Bei solcher Lage der Dinge ist der Umstand nicht verwunderlich, der den Historikern, die so viele Belege für den durchaus unkritischen Geist des gesamten Mittelalters und noch der Renaissancezeit beibringen müssen, auffällig genug erscheinen mag, der Umstand nämlich, dass die Unechtheit der konstantinischen Schenkung von den sonst unglaublich kritiklosen mittelalterlichen Autoren gewissermaßen instinktiv und hellseherisch geahnt und gespürt wurde. Im 12. Jahrhundert schon bestritt nicht nur Gerhoff von Reichersberg die Echtheit, auch Otto von Freising, der seine Chronik zwischen 1143 und 1146 verfasst haben soll, verhehlt nicht seine Bedenken gegen die konstantinische Schenkung. Nun konnten natürlich diese trefflichen Kritiker im 12. Jahrhundert noch nicht über eine Sache kritisieren, die erst ein Erzeugnis einer Fälschungsaktion des ausgehenden Mittelalters war. Diese Berichte über die kritische Ader eines Gerhoffs von Reichersberg und anderer sind ebenfalls Falschmeldungen der Fälscherzunft. Und so kam es denn, dass als im Zeitalter des Humanismus die Unechtheit förmlich epidemisch, fast zu gleicher Zeit von Waller, von Niklaus von Kues, von dem englischen Bischof Reginald Peacock entdeckt wurde, sich die Kurie ganz und gar nicht überrascht zeigte. Waller wurde sogar vom Papst Nikolaus V. begünstigt und hat seine Tage in Ruhe beschlossen als Kanonikus am Lateran. Futter urteilt übrigens von Waller: Wallers kritische Arbeiten sind als solche wenig bedeutend. Bemerkenswert ist eigentlich nur der Mut dieses Verfassers. Welchen Mut ihm die Kurie eingeflößt hatte. Drittens: Eine Zusammenfassung der beiden besprochenen Fälschungen und ihrer Fortentwicklung bedeuten die pseudo-isidorischen Dekretalen, jene bekannte Sammlung, die eine Menge gefälschter Dekrete enthält, welche angeblich von den römischen Bischöfen der ersten drei Jahrhunderte erlassen sein sollen. Auch bei dieser Fälschung ist die mit einer wahren Blindheit geschlagene historische Forschung nicht dahinter gekommen, wo wohl eigentlich die Entstehungsquelle zu suchen sei. Aus allerlei relativen Anzeichen der Überlieferung hat man Le Mans, Mainz und Reims als Ursprungsort hingestellt. Die Mehrzahl der Forscher ist der Ansicht, dass der Fälscher zur Erzdiözese Reims in naher Beziehung gestanden haben müsse. Immer wieder spukt bei diesen Untersuchungen der rein hypothetische Gedanke im Hintergrunde, eine kirchliche Reformpartei habe nolens volens diese Fälschungen auf den Plan gezogen, indem irgendwo ein Anhänger der Partei zur kräftigen Unterstützung der Bewegung auf das sehr zweckdienliche Mittel der Fälschung verfallen konnte. Zeuge von ihrer, der Parteiexistenz und von den Anschauungen, welche sie vertrat, sind die erdichteten Rechtsquellen, sagt A. Haug, also eine merkwürdig schattenhafte, unreale und vor allem untätige Partei. Man kann ihre Entwicklung nicht im Einzelnen verfolgen, aber dass sie vorhanden war, machte sich in der späteren Zeit stets bemerklich. Wahrlich, eine wunderliche Partei muss das gewesen sein, die sich durch nichts in der Öffentlichkeit bemerkbar machte, ausgenommen durch einige aus dem Dunkel abgeschossene giftige Fälschungspfeile. Das cui bono hätte auch bei den falschen Dekretalen der Forschung den richtigen Fingerzeig geben können, wenn die Historiker, statt Sklaven der Überlieferung zu sein, an ihre Vernunft und lebendige Erfahrung appelliert hätten. Die gefälschten Dekretalen sollen im Allgemeinen der Gesamtkirche, aber letzten Endes ihrer obersten Behörde, der päpstlichen Kurie, zugutekommen. Mithin ist der Herd der Fälschungsaktion in Rom zu suchen. Wieder ging ein obskurer Fälscher mit der Kurie konform. Letzter Endzweck sowohl der Fälschung des sogenannten Benedikt als auch des Pseudo-Isidor ist die Schaffung eines mächtigen und unabhängigen Papsttums. Nach Pseudo-Isidor ist der Papst nicht mehr Untertan des Königs, er ist nicht nur das Haupt der Kirche, sondern das Haupt der ganzen Welt. Siehe Haug, Seite 490. Ich schließe die Besprechung der Falsifikate mit einer zusammenfassenden Bemerkung über die verwickelte Frage nach dem Ursprung des in Betracht kommenden pseudo-epigraphischen Schriftkreises von Haug, der noch die von uns unberücksichtigt gelassenen falschen sogenannten Kapitel Angelrams dabei im Auge hat. Ich begnüge mich zu bemerken, erstens, dass ich der Annahme zustimme, nach welcher die drei Fälschungen von einem Verfasser oder wie es vielleicht wahrscheinlicher ist, von denselben Verfassern herstammen. Zweitens, dass ich deshalb der Ansicht bin, dass die Frage der Priorität des einen oder anderen gefälschten Buchs nicht reinlich gelöst werden kann. Die Fälschungen sind ja offenbar lange vorbereitet und wohl überlegt ausgeführt. Die gleichzeitig an das Licht tretenden Werke sollten sich gegenseitig stützen. Drittens, dass ich es nicht für wahrscheinlich halte, dass die Fälschungen durch die Absicht veranlasst wurden, in irgendeinem bestimmten Falle einer bestimmten Persönlichkeit zu Hilfe zu kommen. Die Verfasser wollten nicht einen augenblicklich bedrängten Genossen unterstützen, sondern die Anerkennung kirchlicher Ansprüche erleichtern, welche bereits erhoben würden. Danach würde also für das 8. Jahrhundert bereits ein ähnliches außergewöhnliches Ereignis in Hinsicht auf die schriftliche Überlieferung, wenn auch nicht in dem grandiosen Maßstabe, zu konstatieren sein, wie es von mir für das Zeitalter der Renaissance und des Humanismus festgestellt ist. Eine überregionale, systematische Verfälschung der Geschichte. Aber diese Fälschungen können nicht im 8. Jahrhundert fabriziert sein. Sie müssen, wie die mittelalterliche Pseudogeschichte überhaupt, aus der Fabrikationszentrale des Spätmittelalters stammen. Der Beweis ergibt sich klar aus folgender Erwägung. Die Fälschungswelle der universalen Aktion schlägt zeitlich rückwärts, nicht nur bis in die Zeiten der Karolinger, Merowinger, sondern, wie im 4. Heft gezeigt werden wird, bis in die Zeiten Cäsars und Tacitus. Die Fälschungsaktion drang bis zur Umschmelzung der über Germanien schreibenden römischen Schriftsteller vor. Auf diesem Wege der Verfälschung der gesamten Geschichte des Mittelalters kann nun keine angeblich im 8. Jahrhundert unabhängig davon erfolgte Aktion unberücksichtigt geblieben sein, sondern diese kleine Welle geht in der einen großen Flut auf. Unsere in diesem Kapitel besprochenen Fälschungen müssen Resultate der spätmittelalterlichen Universalaktion sein, da sie in der nunmehr vorliegenden Pseudogeschichte organisch mit den übrigen Fälschungen verbunden sind. Unsere Frage aber, wer hat hier gefälscht, beantwortet sich dahin, Rom war auch hier Urheberin.